steigst in deine Bahn mit deinen Koffern in der Hand. Du suchst dir einen Platz, der richtig zu dir passt und wo du Freiraum hast. Dann geht die Fahrt schon los. Deine Freude ist riesengroß. Die Aussicht ist so schön, dein Platz ist so bequem. Ja, so kann es weitergehen. Vorbeiziehen Berge, Flüsse, ein Getier. Oh, es ist so herrlich hier. Es scheint alles nur für dich. Du bist glücklich und hast alles dabei. In deinem Wagenabteil. Hey, du richtest dich hier ein, als ob die Fahrt nie aufhört. Dabei wär's doch gut zu wissen, wo die Bahn dich entfährt. Denn dein Abteil ist nicht auf alle Zeit reserviert. Bald wirst du vom Lautsprecher gestört, dann kommt die Endstation. Doch plötzlich neben dir, eine junge Dame im Visier. Ihr Lächeln ist zu heiß, ihr Mantel ist zu weich, du willst wissen, wie sie heißt. Ihr glaubt, ihr kennt euch seit einer Ewigkeit, vielleicht aus einem anderen Bahnabteil. Die Gespräche werden tiefer. Als sie dich kurz mal rief, weißt du, du bist verliebt. Dann packt sie ihre Sachen zusammen und schaut dich kaum noch an. Und dann nimmt sie ihre Tasche und sagt, danke, es war wirklich sehr schön. Doch ich muss jetzt leider gehen. Hey, du richtest dich hier ein, als ob die Fahrt nie aufhört. Dabei wär's doch gut zu wissen, wo die Bahn dich entfährt. Denn auch die junge Dame, die du so sehr begehrst, hat richtig auf den Fahrplan gehört, für sie war Endstation. Nicht jeder fährt so lang und weit, sie haben Endstation. Jeder hier in deinem Abteil hat einmal Endstation. Und sicher kommt auch einmal für dich die letzte Endstation. Und sitzt du ganz allein in deinem Bahnabteil, findest es so grau und hältst dich für ganz schlau, machst ne kleine Dekoschau. Du streichst die Wände an, bringst witzige Gardinen ran und Teppich auf dem Flur und Bilder von Natur und weiche Kissen nur. Legst deine Füße ganz entspannt hoch, überlegst, wie könnte ich noch an meiner kleinen Wohnzimmereinrichtung feiern, in meinem Wagenabteil. Du richtest dich hier ein, als ob die Fahrt nie aufhört. Dabei wär's doch gut zu wissen, wo die Bahn dich entfährt. Denn bald kommt schon der Schaffner und der ruft ganz empört. Doch haben sie die Ansage nicht gehört, dass hier ist Endstation. Alle Leute müssen hier raus, das hier ist Endstation. Räumen sie den Waggon wieder auf, das ist die Endstation. Danke, dass sie mit uns gefahren sind, hier ist Endstation. Oh hey, hey, yeah, yeah. Bald kommt die Endstation. Bald kommt das Ende schon. Und was kommt nach?